Text 13. Sie hören jetzt ein Telefongespräch zwischen Frau Klose, einer Angestellten der Familienkasse, und Herrn Hansen, dessen Frau mit der gemeinsamen Tochter für einige Zeit nach Italien ziehen wird. Notieren Sie während des Hörens die Informationen, die Frau Klose auf die Fragen von Herrn Hansen gibt. Sie hören den Text einmal. Hier Familienkasse. Edith Klose, guten Tag. Guten Tag, Frau Klose. Mein Name ist Martin Hansen. Ich brauche ein paar Auskünfte zu den Kindergeldbestimmungen. Bin ich da bei Ihnen richtig? Ja, ja. Seitdem meine Kollegin in Mutterschaftsurlaub ist, also seit Anfang des Jahres, bin ich in der Familienkasse für Kindergeldfragen zuständig. Worum geht's denn? In unserer familiären Situation ist eine Änderung eingetreten. Und in diesem Zusammenhang habe ich einige Fragen. Gut, dass Sie anrufen. Sie sind nämlich ohnehin verpflichtet, der Familienkasse alle Änderungen in Ihren familiären Verhältnissen mitzuteilen. Wenn ich richtig verstehe, beziehen Sie bereits Kindergeld. Ja, seit der Geburt unserer Tochter Laura, also seit 3 Jahren. Und inwiefern haben sich denn Ihre Familienverhältnisse geändert? Nun, meine Frau ist Italienerin. Und sie ist von ihrer Firma für 1 Jahr in die Zweigstelle in Rom versetzt worden. Und da nimmt sie unsere Tochter mit, da ich mich noch weniger um die Kleine kümmern könnte. Einen Ganztagskindergarten für Laura haben wir in Rom schon gefunden. Dieses Problem hätten wir damit gelöst. Aber wie steht's denn mit dem Kindergeld? Sind wir weiterhin bezugsberechtigt oder entfällt es, wenn das Kind im Ausland lebt? Nein, nein, Italien gehört ja zur EU. Also zum europäischen Binnenraum. Und damit bleiben Sie bezugsberechtigt, wie bisher. Ist da weiter gar nichts zu tun? Doch, Ihre Frau ist, wie Sie sagten, Italienerin? Richtig. In diesem Fall muss sie sich von den Behörden in Rom eine Bescheinigung ausstellen lassen, dass sie dort kein Kindergeld bezieht. Theoretisch hat sie nämlich als Italienerin auch in Italien Anspruch auf Kindergeld. Aber natürlich können Sie das Kindergeld nicht doppelt beziehen. Also entweder oder. Ich denke, wir belassen es beim deutschen Kindergeld. Sonst müssten wir ja nach 1 Jahr, wenn meine Frau zurückkommt, wieder alles ändern. Da haben Sie ganz recht. Und meines Wissens ist der Kindergeldsatz in Italien auch etwas niedriger als bei uns. Da lohnt sich eine Änderung für Sie auch finanziell nicht. Vielen Dank für den Hinweis. Genügt denn eine formlose Bescheinigung der römischen Behörden oder gibt es da bestimmte Formulare? Ja. Da gibt es zweisprachige Vordrucke, also Deutsch und Italienisch. Soll ich Ihnen die Formulare zuschicken oder wollen Sie sie selbst abholen? Sie können übrigens alle Vordrucke der Familienkasse auch aus dem Internet unter www.familienkasse.de als Dokument herunterladen und ausdrucken. Ja, das mache ich dann an meinem PC. Das ist das Einfachste und Schnellste. Muss ich sonst noch irgendwelche Nachweise vorlegen? Geburtsurkunde des Kindes? Kindergartenbescheinigung oder ähnliches? Nein, ist in Ihrem Fall nicht nötig. Eine Geburtsurkunde ist nur einzureichen, wenn es sich um einen Neuantrag handelt, was bei Ihnen ja nicht der Fall ist. Und eine Schulbescheinigung wäre nur nötig, wenn Ihre Tochter schon über 18 Jahre alt wäre. Allerdings sollten Sie uns eine schriftliche Erklärung schicken, dass Ihre Tochter im Haushalt Ihrer Frau lebt. Das genügt. Wer hat denn eigentlich bisher das Kindergeld erhalten? Sie oder Ihre Frau? Ich selbst. Wäre meine Frau als Ausländerin in Deutschland denn überhaupt anspruchsberechtigt? In Ihrem Fall schon, da Ihre Frau Staatsangehörige der Europäischen Union ist und damit nach dem Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern den deutschen Staatsbürgern in Kindergeldfragen gleichgestellt ist. Genau aus diesem Grund brauchen wir aber eine schriftliche Einverständniserklärung Ihrer Frau, dass das Kindergeld weiter an Sie ausgezahlt werden soll. Normalerweise erhält nämlich derjenige Elternteil das Kindergeld, in dessen Haushalt das Kind lebt. Eine solche Einverständniserklärung ist auf dem vorhin erwähnten Formular am Schluss vorgesehen und es reicht aus, wenn Ihre Frau dort unterschreibt. Diese Einverständniserklärung ist dann bis auf Widerruf gültig. Gut. Nun noch eine mehr grundsätzliche Frage. Für wie lange hat man denn eigentlich Anspruch auf Kindergeld? Haben sich da die Bestimmungen in der letzten Zeit geändert? Ja, einige Änderungen hat es gegeben. Grundsätzlich besteht ein Anspruch auf Kindergeld weiterhin bis zu dem Monat, in dem das Kind das 18. Lebensjahr vollendet hat. Eine Weiterzahlung kommt nur in Betracht, wenn sich das Kind zum Beispiel in Schul- oder Berufsausbildung oder im Studium befindet. Neu ist, dass das Kindergeld nicht mehr wie früher bis zur Vollendung des 26. Lebensjahres, sondern allerlängsten bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres weitergezahlt wird. Das alles unter der Voraussetzung, dass Ihre Tochter dann nicht bereits über eigene Einkünfte verfügt. Außerdem würde die Zahlung des Kindergeldes eingestellt werden, wenn Ihre Tochter heiratet, weil mit der Heirat automatisch der Ehegatte gegenüber Ihrer Tochter unterhaltspflichtig wird. Na, Gott sei Dank, das alles liegt für uns ja noch in weiter Ferne. Da müssen wir uns den Kopf noch nicht zerbrechen. Stimmt, Ihre Tochter ist ja erst 3 Jahre alt. Hat sich denn sonst in letzter Zeit bei Ihnen etwas geändert? Adresse, Bankverbindung oder ähnliches? Nein, das ist alles gleich geblieben. Na, dann warte ich darauf, dass Sie mir die erforderlichen Unterlagen bald ausgefüllt zurückschicken. Mache ich. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Ihre zahlreichen Informationen. Nun, dazu sind wir ja da. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Frau alles Gute für die Zukunft. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Frau Klose.